Good morning, good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I'm going to give you another reason why many people never walk in experience. Ich gebe dir einen weiteren Grund, warum viele Menschen nie in Erlebnissen leben. Because we don't choose to set actions to our knowledge, which I have already mentioned. Weil wir uns nicht entscheiden, Aktionen zu unserem Wissen zu setzen, was ich bereits erwähnt habe. I've already said that divinity and humanity needs to join. Ich habe bereits gesagt, dass Göttlichkeit und Menschlichkeit sich verbinden müssen. But now I want to put more emphasis on the actual doing, acting. Jetzt will ich mehr die Aktion, die Handlung betonen. For instance, zum Beispiel, you can have a perception that the love of God is in your heart. Du kannst eine Erkenntnis haben, dass die Liebe Gottes in deinem Herzen ist. Now you go and you meditate and you come to the understanding that Agape is poured in your heart. Jetzt fängst du an zu meditieren und kommst zum Verständnis, dass Agape in dein Herz ausgegossen ist. But how will you experience this? Aber wie erlebst du diese? Well, you've got to use it and start to be patient, start to be kind. Nun, du musst anfangen, sie zu gebrauchen. Du musst anfangen, geduldig zu sein, liebenswürdig zu sein. And act upon this. Und danach zu handeln. Do you know, it is very interesting. Many, many years ago, I was leading a youth group. Weißt du, es ist sehr interessant. Vor vielen, vielen Jahren leitete ich eine Jugendgruppe. And as I was leading this youth group, I did a test with them about Bible knowledge. Machte ich mit ihnen einen Test über das Bibelwissen. And I wrote down this question. Ich schrieb folgende Frage auf. It was one of the many questions. Eine der vielen Fragen. It said, in Matthew chapter 7, the man who builds the house on the sand and on the rock. In Matthäus 7, der Mann, der sein Haus auf Sand baut und nicht auf den Felsen. Who is the man who built the house on the rock? Wer ist der Mann, der sein Haus auf den Felsen baut? Every single one of the young people gave me the wrong answer. Jeder der jungen Leute gab mir die falsche Antwort. They were talking about Jesus is the rock. Sie sprachen darüber, dass Jesus der Fels ist. He has to be our foundation. Dass er unser Fundament sein muss. But do you know that this is not true in Matthew 7? Aber weißt du, dass dies in Matthäus nicht stimmt? Here's what the Bible says. Hier ist, was die Bibel sagt. He who hears my words and does them. Jeder, der meine Worte hört und sie tut. He is the one who builds his house on the rock. Ist der Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. So, knowing something, perceiving something and not doing something is like being a fool. So, etwas zu wissen, etwas zu erkennen und etwas nicht zu tun, ist wie ein Narr zu handeln. Your house will collapse. Dein Haus wird zusammenbrechen. James says it a little bit differently. Jakobus sagt es ein bisschen anders. How foolish it is not to act upon the word of God. Wie dumm es ist, nicht gemäß dem Wort Gottes zu handeln. He says that those who hear the word but don't do them. Er sagt, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, they're like people look in the mirror and then they forget what they look like and just walk away. Der ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet und vergisst, wie er ausschaut und einfach weggeht. That's what we call Alzheimer. Das ist, was wir Alzheimer nennen. So, people who don't act upon the word of God actually have spiritual dementia. Menschen, die nicht gemäß dem Wort Gottes handeln, haben offensichtlich geistliche Demenz. They look in the mirror and then they forget exactly what they've just seen. Sie schauen in den Spiegel und vergessen sogleich, was sie gesehen haben. Because they don't act. Weil sie nicht handeln. So, there is no experience unless you learn to act. Es gibt also keine Erfahrung, wenn du nicht lernst zu handeln. Number 5. Number 5. Another thing that stops us from coming from perception to understanding to experience. Ein anderes Ding, das uns stoppt, vom Wahrnehmen zum Erkennen und zur Erfahrung zu kommen. Is the misunderstanding of Christian maturity. Ist, wenn wir die geistliche Reife missverstehen. Reinhard, he's been a Christian for 30 years. He's a very mature brother. Reinhard ist seit 30 Jahren Christ. Er ist ein sehr reifer Bruder. I know Christians who've been Christians for 6 months who are much more mature than Christians who've been Christians for 30 years. Ich kenne Christen, die seit 6 Monaten Christen sind und viel reifer sind als Christen, die seit 30 Jahren Christen sind. Do you know why? Weißt du warum? Because in your spiritual life, maturity doesn't have anything to do with age. It has to do with experience. Weil in deinem geistlichen Leben Reife nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der Erfahrung. Yes, with experience. Ja, mit dem Erleben. So the more experience you have, the more mature you are considered before God. Je mehr Erfahrung du hast, desto reifer wirst du vor Gott angesehen. Look what it says. Schau, was es heißt. Hebrews chapter 5, verse 14. Hebräer 5, Vers 14. Here the author tells us that solid food belongs to those who are full of age, which means mature, Those who by reason of use have the senses exercised to discern both good and evil. Hier erzählt uns der Autor, die feste Speise aber ist für diejenigen, die erwachsen sind, was reif bedeutet, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. So here is the actual meaning. Hier ist die eigentliche Bedeutung. When the Bible here says by reason of use, wenn die Bibel von infolge der Gewöhnung spricht, in the original Greek it means by constantly using it. Bedeutet es im Griechischen, dass man es ständig anwendet. So that is acting constantly, having experience will actually make you mature. Dauerndes Anwenden bringt Erfahrung und das macht dich reif. You know, the more you understand this and the more you begin to act on what you've perceived and understood. Je mehr du dies verstehst und je mehr du handelst, was du verstanden und erkannt hast, the more you will mature. Desto reifer wirst du werden. I'm so sorry to bust your bubble. Es tut mir so leid, dass ich deine Seifenblase zum Platzen bringe. But you are not going to mature by going to one more conference. Du wirst nicht reifer werden, wenn du noch eine Konferenz besuchst. You're not going to mature by joining my mentoring group. Du wirst nicht reifer werden, wenn du einer Mentoring-Gruppe beitrittst. You're not going to mature, but listen to one more devotional, one more life by me. Du wirst nicht reifer werden, wenn du noch eine Andacht von mir, noch ein Life mehr anhörst. You're not even going to mature if you would move into my house and live with me and work with me in my office. Du wirst nicht einmal reifer, wenn du in mein Haus ziehst, dann mit mir lebst und in meinem Büro mit mir arbeitest. No. Nein. You will mature as you begin to have experience. Du wirst reif, wenn du anfängst zu erleben. Once you understand this, you will pursue experience with all of your heart because you want to mature. Wenn du das verstehst, wirst du deine Erfahrungen aus ganzem Herzen nachjagen, weil du reif werden willst. It's a long series, isn't it? Es ist eine lange Serie, nicht wahr? But Daniel doesn't want to quit. Aber Daniel will nicht aufgeben. See you tomorrow. Sehe dich morgen.